Schreibe niemals über Träume, hat er geschrieben. Mein Idol. Träume interessieren niemanden. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist eine Geschichte zu schreiben, die mit »Und dann wachte ich auf« endet. Das las ich in seinem neuen Buch über das Leben als Schriftsteller und das Schreiben. Auf dem Weg zur Arbeit. Die Straßenbahn hielt, es waren wenige Autos unterwegs. Es gab wohl einen Unfall. Ich traf auf alle meine Freunde und unterhielt mich mit ihnen. Darüber, dass heute irgendwie wenig los wäre. Sie waren alle sehr nett zu mir und gut gelaunt. Arbeit fiel heute aus. Ich mache mich auf den Weg zurück. Treffe einen guten Freund, der zufällig mein Lieblingsessen dabei hat. Ich esse, während ich weiterlaufe. In einem Bürogebäude wundere ich mich, ob hier überhaupt alles stimmt. Draußen am Fenster fliegen meine Lieblingsbands vorbei und spielen ihre Hits. Die Frau von der Zentrale ist bei mir. Ich realisiere, dass etwas überhaupt nicht stimmt und frage sie, ob ich gestorben bin. Sie sagt, du bist nicht tot. Du warst zu gut für diese Welt. Sie fragt mich, ob ich bereit wäre zu gehen. Ich sage ihr, dass ich gerne mehr Erfolg bei den Frauen gehabt hätte. Sie antwortet, dass das alles ändert und beginnt zu telefonieren. Ich verstehe, dass das bedeutet, dass ich wieder zurückgehe. Ich ändere meine Meinung und teile es ihr mit. Ich verlasse den erdlichen Raum, die menschliche Form. Es existiert nur noch ein Energiefeld, ein See aus Liebe wie in der Gebärmutter. Ich erinnere mich an einen Freund von mir. Will zurück, um ihn zu sehen. Und dann wachte ich auf. Überströmt mit Liebe liege ich um 3.30 Uhr früh im Bett. Mein Herz wird offen sein für ein paar Tage. Dann wird es sich langsam wieder schließen. Mir ist klar, was ich suche und wohin die Reise geht.